potrà. Genug, diesen Kerker zu öffnen. Lade bin ich schon von dir für meinen Dienst. Was forderst du? Von dir! Nur ein paar kurze Worte hier auf dies Pergament. Ich rette Margarete sofort, wenn du spürst und den Pakt unterschreibst, dass morgen du mir dienst. Was kümmert mich das Morgen, wenn heute ich leide? Nimm hin. Die Unterschrift, ohne Zögern und Eilen, bis zum Kern zugleich. Oh, unsagbares Wehe, Margarete, zu dir! Zu mir, oh, Herz, Georg! Steige auf dieses Pferd, schnell blieb es in der Blitz, und nur vor dem Galopp, denn das Blutgericht säumt nicht. Schmerzlich töte mir ins Herz der Atmen weh vom Klagen. Oh,